Der Ruf des Squad verbreitete sich. Polizeigewalt, wenn man das so nennen darf, 1907 war der Begriff noch nicht gebräuchlich, war im NYPD derart alltäglich, dass man kaum darüber redete und stieß auf breiten Rückhalt in der Öffentlichkeit. Pistolen blitzten, Knüppel sausten herab, Männer gingen zu Boden. So eine Beschreibung eines typischen Aufeinandertreffens zwischen Ganoven und Manhattaner Cops. Clubber Williams, Petrosinos alter Mentor, sagte einmal, es liege mehr Gesetz im Ende eines Polizistenknüppels als in jeder Entscheidung des Supreme Courts. Viele New Yorker hätten ihm da zugestimmt. Selbst Teddy Roosevelt mochte robuste Polizisten. Während seiner Zeit als Commissioner ertappte ein legendärer Beamter eine Abhörbande und stürzte sich sogleich auf sie, schlug sie nieder und trat sie aus dem Polizeirevier über den Bürgersteig auf die Straße. Roosevelts Reaktion war ein herzhaftes »Guter Junge«. Petrosino war erbarmungslos. Ein Stadtrat aus Brooklyn klagte, er schlage mehr Zähne aus als jeder Zahnarzt. Die Prügeleien waren jedoch nicht immer nur einseitig. Nach Jahren der Straßenkämpfe mit der Black Hand war Petrosino von Kopf bis Fuß vernarbt. Doch in einem Punkt unterschieden seine Übergriffe sich von denen eines Durchschnittskops. Petrosino pickte sich nur die heraus, von deren Schuld er überzeugt war und die ihrer Strafe voraussichtlich entgehen würden. Mit Rechtsstaatlichkeit hatte das freilich nichts zu tun, und womöglich verprügelte Petrosino trotz seiner hervorragenden Quellen auch den einen oder anderen Unschuldigen. Aber der Detective wollte den Aufstieg des Bundes um jeden Preis bremsen und so viele Italiener retten, wie er konnte. Die Strategie sorgte auch für skurrile Momente. Ein gewisser Jamio, den das Squad in einem Entführungsfall verdächtigte, wurde zur Befragung ins Präsidium gebracht. Die Detectives führten Jamio zum Polizeifotografen, wo er auf einem hölzernen Stuhl Platz nehmen sollte. Plötzlich surrte über dem Kopf des Italieners eine grelle Leuchte. Vielleicht war es das Surren. Vielleicht auch Petrosinos grimmige Miene. Jedenfalls kam Jamio, der zweifellos Geschichten über den großen Einfluss des Squad gehört hatte, auf die Idee, Petrosino hätte ihn einfach ohne Verhandlung auf den berüchtigten elektrischen Stuhl gesetzt. Das Geplauder um ihn herum erschien ihm mit einem Mal wie das Vorspiel zu seiner Hinrichtung. Jamio verlor die Beherrschung, sprang auf, schrie, er wolle nicht sterben und flehte die Heiligen um Hilfe an. Dann plumpste er zu Boden, unbeholfen wie ein Fisch. Petrosino und die anderen lachten sich kaputt über den Grignono, der sich derart zum Affen machte. Dann halfen sie Jamio auf die Beine und erklärten ihm, wenigstens diesmal sei der Stuhl bloß ein Stuhl.